dass du lebst, ist deine Welt. Und ich bin nur ein Mensch, ganz bestimmt kein Held. Du erzählst mir was von deinem Wertesystem, doch ich möchte gerne wissen, wo ist das Problem? Der Schmerz ist tief, der Schmerz ist fest. Ich weiß nicht, wohin sich das noch biegen lässt. Der Schmerz ist tief, der Schmerz ist fest. Ich frage mich, wo ist der Rest? Tanzen.